I asked, Edmund gave that announcement in the first service. Also Edmund hat das auch im ersten Gottesdienst schon gesagt. And it was about three times as long as that one. Und zwar ungefähr dreimal so lang wie eben. It was a very good announcement. Es war eine sehr gute Ansage. But I asked him to cut it down. Aber ich habe ihn doch gefragt, das kürzer zu machen. Wow, Edmund, you did a great job. Und danke, Edmund, du hast das toll gemacht. You know, if it was Daniel. No. I love Daniel. Ich liebe Daniel. Okay. Daniel, you can get me later, okay? You can, okay. Okay, please. Next time you preach, Daniel, you can, okay. Let's see. Is Meg here this morning? Ist Meg hier heute Morgen? Meg White? Okay. No. Okay, she's not here. All right. She didn't want to say goodbye to us. Also sie wollte wohl nicht Tschüss sagen. Anybody who knows Meg, write her an email or something. She's leaving for America next week, I think. Also für die von euch, die Meg kennen, schreibt ihr eine E-Mail. Sie fliegt wieder zurück in die Staaten nächste Woche oder so. Okay, good. We're starting an offering. Good news, everyone. Also gute Nachrichten, alle Mann. I got some a report on our finances. We're doing much better than we did last year. Ich habe eine Nachricht bekommen über unsere Finanzen und es sieht viel besser aus als letztes Jahr. But we need to still do better. Aber wir müssen das noch besser machen. And so, but I'm very happy. Aber ich bin sehr froh. So continue to be generous, okay? Also seid auch weiterhin geberig. And let's make some difference for the kingdom of God. Und lass uns auch da einen Unterschied für das Reich Gottes machen. We took up an offering for children in the in East Africa, for feeding in the East Africa. Ja, wir haben Spende gesammelt für Kinder oder für Essensleistungen in Südafrika. In Südafrika? I'm sorry, East Africa. Ostafrika, genau. You're right. And so we have a total of almost 2,500 euro. Und wir haben dafür fast 2,500 Euro eingenommen. And we're going to be supporting two missionaries that are doing work there feeding in that area. Und wollen damit zwei Missionare unterstützen, die dort mithelfen den Menschen. And so I want to just say I'm so proud of our church. Und ich bin da ganz stolz auf unsere Gemeinde dafür. You responded and you gave. Ja, ihr habt darauf reagiert und ihr habt auch was gegeben. And let's continue to do that. Und wir wollen das auch weiterhin tun. Okay? So Alex, can you and Mimi, can you take the offering here? And I invite you to not be shy, you two. Not be shy about going up to people. Ja, und seid nicht schüchtern. I notice sometimes the people with the baskets are very shy to walk up to others. Manchmal sind die mit den Körben ein bisschen schüchtern, auf die Leute zuzugehen. And I'm inviting them to be bold. Aber ja, seid mutig. And go to everyone. We're beginning a new series this morning. Wir fangen heute Morgen eine neue Serie an. And actually, David took a photograph. Is that a photograph? Genau, es ist ein Foto nur. Ich habe es nicht gezeichnet. Of a building here in Berlin. That's a building. Ja, es ist ein großes Gebäude hier in Berlin. And so we're using this for our logo for this. Und wir benutzen das als unser Bild für diese Serie. But we're going to talk about being Christians, or we're called to every day. Aber wir wollen darüber reden, dass wir als Christen ja berufen zum Alltag sind. Young people today amaze me. Die jungen Leute heute begeistern mich. Astonish. Yeah. Okay, go ahead. And they can be texting someone, SMS. Sie können gleichzeitig eine SMS schreiben. They can be watching a video at the same time. Irgendwie ein Video auf einem anderen Gerät schauen. They can be listening to a speaker at the same time. Gleichzeitig jemandem reden zuhören. And then in one ear they have an earphone to listen to music. Und in einem Ohr noch Musik dabei hören. All at the same time. Alles zur gleichen Zeit. I'm amazed. Amazed. Das überrascht mich. Es ist komisch. Yeah. Especially when I look back here at the young people and they're on their phones and they're doing things. Gerade wenn ich die jungen Leute sehe, wie sie am Telefon sind. And I just can't believe it. Und ich kann es einfach nicht glauben. But they tell me it works. Aber sie sagen mir, es funktioniert. They tell me that, yeah, I can be listening. Sie sagen mir, ja, ich kann gleichzeitig hören. And I can do all of those things at the same time. Und die alle gleichzeitig machen diese Dinge. It's hard for me as an old person to believe. Ja, für mich als als alter Herr ist das schwer zu glauben. But I trust them. Aber ich vertraue ihnen da. And so I accept it. Und akzeptiere. They can do multiple things. Dass sie viele Dinge auf einmal tun können. They are very good at multitasking. Sie sind sehr gut im Multitasking. Sometimes in Christianity we try to do that too. Und wir versuchen das auch im Christsein manchmal zu tun. We say, here's my spiritual life. Wir sagen, hier ist mein geistliches Leben. Here's my work and professional life. Hier ist meine Arbeit und mein professionelles Leben. Here's my social life. Hier ist mein soziales Leben. Here's my sexual life. Hier ist mein sexuelles Leben. And we try to make all those things very different. Und wir versuchen all diese Dinge zu trennen oder einen Unterschied dazu machen. And yet try to function with them all in our life. Und trotzdem mit allen gleichzeitig durchs Leben zu gehen. But Christianity is that God comes and touches everything in our lives. Aber Christsein heißt, dass Gott kommt und jeden Bereich in unserem Leben berührt. Christianity is not just we have a spiritual life on Sundays when we devote ourselves to spiritual food. Christsein heißt nicht, dass wir nur ein Leben an einem Sonntag haben, wo wir unsere Zeit dafür investieren, geistliche Nahrung zu bekommen. It's for every aspect of our life. Sondern es ist für jeden Aspekt unseres Lebens. So there's no categorizing with Christianity. Also es gibt kein Kategorisieren im Christsein. Oh, that's not spiritual. Oh, das ist nicht geistlich. Our social life involves spirituality. Unser Sozialleben beinhaltet geistliche. Christianity comes involved in our professional, in our study life. Und unser Christsein bezieht sich auch auf unser professionelles Leben oder auf unser Studium. He affects every aspect of us. Ja, er beeinflusst jeden Aspekt von uns. Now, let's read Colossians chapter 1 verse 13. It's very interesting what Paul says here. Wir lesen Kolosser 1 Vers 13. Sehr interessant, was Paulus hier sagt. Er hat uns gerettet aus der Macht der Finsternis und versetzt in das Reich des Sohnes seiner Liebe. What has happened is we have been brought into a new kingdom. Was passiert ist, dass wir in ein neues Königreich versetzt wurden. Christianity is coming into a new world. Christsein heißt in eine neue Welt kommen. There was an old world that we lived in. Es gab eine alte Welt, in der wir gelebt haben. A way that we would think. Eine Art, wie wir dachten. A system by which we made decisions. Ein System, nach dem wir unsere Entscheidungen getroffen haben. And that was an old world. Und das war eine alte Welt. Now we've been brought into a new world. Jetzt sind wir in eine neue Welt gebracht. And there's a new way that we make decisions. Und es gibt einen neuen Weg, wie wir Entscheidungen treffen. There's a new way we think. Eine neue Art zu denken. There's a new way we live. Einen neuen Weg, wie wir leben. And that's referred to as the kingdom of God. Und das nennen wir das Reich Gottes. We are now members of the kingdom of God. Wir gehören jetzt in das Reich Gottes, zu dem Reich Gottes. Not the kingdom of this world. Nicht das Reich dieser Welt. And so let's read some scriptures about the kingdom. I don't want to spend a lot of time on this. Und wir wollen ein paar Bibelstellen lesen über das Reich Gottes. Und, ja. I don't want to spend a lot of time. Wir wollen nicht zu viel Zeit damit verbringen. But I do want us to understand that something about the kingdom. Aber ich will doch, dass wir das ein bisschen was davon verstehen. So I'm going to ask David to read four scriptures. Und David liest jetzt vier Stellen. Okay, go ahead. Matthäus 9, 35. Und Jesus zog umher durch alle Städte und Dörfer und lehrte in ihren Synagogen und predigte das Evangelium des Reiches. Und Johannes 18, Vers 36. Jesus antwortete, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Wenn mein Reich von dieser Welt wäre, so hätten meine Diener gekämpft, damit ich den Juden nicht überliefert würde. Jetzt aber ist mein Reich nicht von hier. Und Lukas 17, Vers 21. Auch wird man nicht sagen, siehe hier oder siehe dort, denn siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch. Und noch Römer 14, Vers 17. Denn das Reich Gottes ist nicht Essen und Trinken, sondern Gerechtigkeit und Friede und Freude im Heiligen Geist. So this shows us that the kingdom of God is not just outward things. Also es zeigt uns, dass das Reich Gottes nicht nur äußerliche Dinge sind. It's something inside. Es ist etwas in uns drin. It says the kingdom of God is not meat and drink. Es sagt, das Königreich Gottes ist nicht Essen und Trinken. It's righteousness, peace and joy. Es ist Gerechtigkeit, Friede und Freude. We don't do things as the old kingdom. Wir tun die Dinge nicht mehr wie im alten Reich. You know, in the old kingdom, if somebody's coming against you, you would fight with them. Ja, im alten Reich, wenn jemand gegen uns kommen würde, würden wir ihn bekämpfen, uns wehren. And he says, my kingdom's not of this world, Jesus said. Aber Jesus sagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. And so my servants are not fighting. Und meine Diener kämpfen nicht. We've got a whole new system. Wir haben ein komplett neues System. Now one of the things the Bible says about this new way of life. Und eins der Dinge, die Bibel über diese neue Art des Lebens sagt, the Bible talks about the fruit of the Spirit being in a Christian's life. Ist, dass die Bibel von der Frucht des Geistes spricht, die in dem Leben des Menschen ist. And this is how the new world works. Und das ist, wie die neue Welt funktioniert. We are full of the fruit of the Holy Spirit. Wir sind voll von der Frucht des Geistes. Let's read this from Galatians chapter 5 verses 22 and 23. Ja, lass uns das aus Galater lesen. Galater 5, 22 und 23. Die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut und Enthaltsamkeit. So these are characteristics of the kingdom of God. Und das sind Eigenschaften des Reiches Gottes. Now, what I want to deal with today in this subject. Und worum es mir heute vor allem gehen soll in diesem Bereich, in this subject of call to every day. Ja, in unserer Serie heute am Berufen zum Alltag. I want to deal with a question that we really have, every one of us has. Ich möchte mich mit einer Frage beschäftigen, die jeder von uns hat. How do we maintain the fruit of the Spirit? Wie schaffen wir es, dass die Frucht des Geistes bei uns bleibt, in uns bleibt? How do we live in that kind of kingdom? Ja, wie halten wir daran fest? Wie leben wir in diesem Reich Gottes? When we are suffering and in trouble and hard times in our lives. Wenn wir doch leiden und schwere Zeiten in unserem Leben haben. So that's specifically what I want to deal with. Und das ist genau die Frage, die ich jetzt beantworten möchte. Suffering. Leid. How do we live this way when we're suffering? Wie leben wir auf diese Art und Weise, wenn wir doch leiden? I'm just going to go through some of the things here. Ich möchte einfach ein paar Dinge durchgehen jetzt. We need to realize that all of us will face suffering in our lives. Wir müssen einfach erkennen, dass jeder von uns Leid ertragen wird in diesem Leben. That's something you're not going to escape. Das ist etwas, von dem wir nicht entkommen können. If you are a human being, wenn du ein Mensch bist, you will face pain and suffering. Wirst du Schmerz und Leid ertragen müssen oder erfahren. There will be hard times in your life. Es wird harte Zeiten in deinem Leben geben. That's a fact. Das ist ein Fakt. Ein Fakt? Is that auf Deutsch auch? Oh, cool. Eine Tatsache. Okay. Danke. I know Deutsch. Cool. Das ist ein Fakt. Ja? Stimmt. Richtig. Wichtig. Ja? Okay. Good. So, let's read 2 Timothy chapter 3. Also, lass uns 2. Timotheus 3 lesen. Vers 12. Wait. Let me say something first. Okay, erst möchte ich noch was sagen. Let me say something komisch, okay? I was talking to Ben the other day. Ich habe letztens mit Ben gesprochen. And Ben opened my eyes to me. Und Ben hat mir gegenüber die Augen geöffnet. Ben, are you there? Yeah, you're there somewhere. Okay. And he said, Jim, sometimes you're kind of weird. Und sagte, Jim, manchmal bist du irgendwie komisch. I don't know if he used that word, but it was close to that. Also ich weiß nicht, ob es genauso gesagt hat, aber so in der Art. He said, but the people still love it. Und sagte, aber die Leute lieben es trotzdem. And so I after he left our house, I said to Priscilla, well, honey, I guess I'm kind of weird. Und als dann gegangen war, habe ich zu meiner Frau, zu Priscilla, gesagt, ja, ich schätze, ich bin ein bisschen komisch. Sometimes I say really silly things, really stupid things. Manchmal sage ich komische oder auch irgendwie dumme Sachen. But at least the people still kind of like it sometimes. Aber wenigstens mögen die Menschen es trotzdem ein bisschen meistens. But he said another thing. He says, Jim, you're that way all the time. You're not just that way in the pulpit. Aber er sagte, Jim, du bist nicht nur da vorne beim Predigen so, sondern du bist einfach immer so. So at least I'm being real with all of you, okay? Also wenigstens bin ich echt mit euch. Okay. So anyway, okay, back to suffering. Okay, zurück zum Leiden. Oh. Okay. Are you ready to suffer this morning? Are you ready to suffer some of my bad humor? Mich heute Morgen zu erleiden. Okay, 2 Timothy chapter 3, verse 12. 2. Timotheus 3, Vers 12. Und alle, die fromm leben wollen in Christus Jesus, müssen Verfolgung leiden. If you're a Christian, wenn du Christ bist, don't have the false idea that you're not going to have problems in life. Hab nicht diese falsche Idee, dass du im Leben keine Probleme haben wirst. That is a lie. Das ist eine Lüge. One of the things that we think in our minds is that things should be fair in this world. Eine der Sachen, die wir in unserem Kopf glauben, ist, dass die Dinge in dieser Welt fair sein sollten. We just inside of us we want everything to be fair. In uns drin wollen wir, dass alles fair sein sollte. If you do good, you want good done to you. Wenn du Gutes tust, dann sollte dir auch Gutes widerfahren. If you're living a good life, everything should be good for you in your life. Wenn du ein gutes Leben führst, dann sollte auch alles in diesem Leben gut für dich sein. I'm sorry. Es tut mir leid. That is not life. Das ist nicht das Leben. It just is not that way. Es ist einfach nicht so. I come from California. Ich komme aus Kalifornien. And and Texas a little bit, but mostly California. That's Und ein bisschen aus Texas, aber hauptsächlich aus Kalifornien. And California has earthquakes. Und in Kalifornien gibt's Erdbeben. So I don't care if you're a Christian or not a Christian. Also ist mir egal, ob du Christ bist oder nicht. If you live in California, wenn du in Kalifornien lebst, sometimes that ground's gonna shake. Wird der Boden manchmal beben. And sometimes your house is gonna fall. Und vielleicht wird dein Haus auch einstürzen. It doesn't matter if you're a Christian or not a Christian. Es tut überhaupt nichts zur Sache, ob du Christ bist oder nicht. Now we have some good promises from God. Und wir haben ein paar sehr tolle Verheißungen von Gott. But you need to realize life is life. Aber du musst auch realisieren, dass das Leben einfach das Leben ist. And life is not always fair. Und das Leben ist nicht immer fair. Now sometimes we understand why bad things happen to us. Und manchmal verstehen wir, warum schlechte Dinge uns passieren. Or at least we should understand that. Oder das sollten wir zumindest. If you have lung problems and respiratory breathing problems. Also wenn du irgendwie Lungenprobleme hast oder Atembeschwerden hast. And you've smoked cigarettes for 30 years. Und du hast 30 Jahre lang Zigaretten geraucht. You should realize why you have that lung problem. Dann sollst du auch verstehen, warum du dieses Lungenproblem hast. You brought it on yourself. Das hast du auf dich selber gebracht. If you've been drinking too much. Wenn du zu viel getrunken hast and you have a car accident, und du hast einen Autounfall, you need to realize why you had that car accident. Dann solltest du auch realisieren, warum du diesen Autounfall you hast. Did something wrong. Du hast da irgendwas falsch gemacht. You know, if you're driving along and texting or talking on the phone and you hit somebody or something. Wenn du im Auto unterwegs bist und gleichzeitig SMS schreibst oder telefonierst und du fährst irgendwo gegen. You realize that you did something that brought this bad upon you. Dann verstehst du ja auch, dass du irgendwas gemacht hast, was diese schlimme Sache auf dich gebracht hat. But sometimes bad happens and you did not bring it on you. Aber manchmal passieren dir auch schlechte Dinge und du hast nichts damit zu tun gehabt. You did nothing wrong. Du hast nichts falsch gemacht. It's just part of life. Es ist einfach Teil des Lebens. We live in a broken world. Wir leben in einer kaputten Welt. We live in a world that's full of disease and full of sin. Wir leben in einer Welt, die einfach voller Krankheiten und voller Sünde ist. And if sometimes we have diseases come upon us, no fault of our own. Und manchmal haben wir Krankheiten, die uns treffen und wir haben keine eigene Schuld. It's just daran. Part of living in this broken world. Das ist einfach ein Teil vom Leben in dieser kaputten Welt. And so we can't say, oh, things have to be fair. Und wir können nicht sagen, Dinge müssen fair sein. We're in this world and we're living here. Wir sind einfach in dieser Welt und wir leben hier. If an earthquake happens here, it's going to happen to everybody, not just those who are not Christians. Wenn hier ein Erdbeben passiert, dann wird es jedem passieren und nicht nur denen, die nicht Christen sind. That's the reality. Das ist die Realität. Okay. And so if there's disease going around, und wenn Krankheiten rumgehen, we have some great promises from God. Haben wir ein paar tolle Versprechen von Gott. But we have to understand also that we are physical. Aber wir müssen auch verstehen, dass wir ja physisch sind. And physical things happen to physical beings. Und physische Dinge passieren zu physischen zu Menschen. I right now I have to do chicken exercises. Ich muss im Moment chicken Hühnerübungen chicken. Machen. Yeah. Priscilla, it's so funny. Would you like to illustrate? Right. Yeah, no, you don't have to illustrate. It's okay. No, that would be too. See, I want to make fun of me, not of you. Okay. Okay. Good. See, I have to do this. I have to do chicken. Also, ich muss so machen. Das sind die Übungen, die ich chicken machen muss. Or bird, you know, whatever you want to call it. Ja, also. You know, do you know why I have to do this? Wisst ihr, warum ich das machen muss? To make you laugh. No, no, no. Um euch zum Lachen zu bringen. No. It works. I came home from the doctor and I told Priscilla I have to do these exercises like this. Also ich bin vom Arzt nach Hause gekommen und habe Priscilla gesagt, ich muss diese Übungen machen. And the problem is I've been after I fell down those stairs. Und nachdem okay, ich die Treppe runtergefallen bin. You know, real smart thing. Ist ja eine richtig schlaue Sache. I injured my shoulder. Habe ich mir an der Schulter wehgetan. I didn't realize it until later. Und ich habe es nicht gemerkt bis erst später. That's on the left shoulder. Auf der linken Schulter. For the last 3 years I've had some calcium in the right shoulder. Aber die letzten 3 Jahre hatte ich auch Probleme mit der rechten Schulter. And so now I have horrible pain in both shoulders. Und jetzt habe ich einfach furchtbare Schmerzen in beiden Schultern. And the doctor told me, she says, your muscles normally in a person your age will deteriorate the muscles. Und der Arzt oder die Ärztin sagte mir, dass die Muskeln in deinem Alter einfach schwinden, einfach zurückgehen. And so the muscles going through the bone there are deteriorating, and from that injury they're probably deteriorating more and causing that pain. Ja, und die Muskeln um die Knochen herum gehen, schwinden einfach, werden kleiner, und jetzt dadurch wird es einfach noch verstärkt. So I can't raise my arms straight. Und ich kann meinen Arm nicht weiter also nicht gerade. I can only raise my arms to here right now. Das ist alles, was ich mit meinen Armen machen kann. But I can put my hands to my chest and do this. Aber ich kann meine Hände auf meine Brust legen und so machen. Okay, that's pretty cool. So I'm really happy now that I can at least raise my arms also like this. Bin ich sehr froh, dass ich wenigstens das machen kann. Okay. Now, why is this happening to me? Aber warum passiert mir das? Because I'm a person. Weil ich eine Person bin, ein Mensch bin. Because my body is a body. Weil mein Körper einfach ein Körper ist. And that's life. Und das ist das Leben. That's just life. So ist das Leben einfach. You fall, you're gonna get hurt. Wenn du fällst, wirst du dir wehtun. That's life. So ist das Leben. And so life doesn't. Am I living a bad life? Also lebe ich ein schlechtes Leben? Now some of you might think so. Also manche von euch denken vielleicht, dass ich das tue. But compared to a lot of you, no, I'm not. Aber im Vergleich zu oh, is that a good thing to say? That's not a good thing to say. Ist das eine gute That's a really Sache bad thing sagen? To say, isn't Nein. it? I take that back. Take that off also the recording. Ich nehme das zurück. Yeah. Okay. Anyway. No, I'm living a pretty good life. Nee, ich lebe ein ziemlich gutes Leben. There's nothing I can think of that I'm really doing bad. Es gibt nichts, was ich erdenken könnte, was ich wirklich Schlechtes tue. I'm not perfect. Ich bin nicht perfekt. But I'm not real bad either. Aber ich bin auch nicht wirklich schlecht. And I could think, well, this is just not fair, all this stuff happening in my life. Und ich könnte denken, Mensch, das ist einfach nicht fair, alles, was mir da passiert. That's life. Now, how do we respond to this? Aber so ist das Leben, und wie antworten wir darauf? First of all, let me show you a couple of reasons why the Bible talks about why we have suffering in our lives. Two reasons. Noch zwei Dinge, was die Bibel dazu sagt, warum wir trotzdem Leiden in unserem Leben haben. These are possible reasons. Das sind zwei Möglichkeiten. Sometimes there's no logical reason at all. Manchmal gibt es einfach keine logische Erklärung dafür. But here's two possibilities. Aber hier sind zwei Möglichkeiten. Number one is that it will produce something inside of us. Also das erste ist, dass es etwas in uns drin produzieren wird, erschaffen wird. Let's put this picture up. I love this picture. This one with the guy pointing at himself. Also hier ist ein Bild von jemandem, der na gut, yeah, sieht er ja gleich. There. It's for me. Das ist etwas für mich. Sometimes what I'm going through is going to do something good in my life. Manchmal wird das, wo ich hindurch muss, einfach etwas Gutes in meinem Leben bewirken. Let's read James chapter 1 verses 2 through 4. Ja, wir lesen Jakobus 1, Vers 2 und 4. Haltet es für lauter Freude, meine Brüder, wenn ihr in mancherlei Versuchungen geratet, indem ihr erkennt, dass die Bewährung eures Glaubens Ausharren bewirkt. Das Ausharren aber soll ein vollkommenes Werk haben, damit ihr vollkommen und vollendet seid und in nichts Mangel habt. Sometimes troubles cause us to refocus our lives. Manchmal helfen uns Schwierigkeiten, dass wir unser Leben neu fokussieren. We get going so much and our lives start to go wrong directions. Manchmal gehen unsere Leben einfach so in die falsche Richtung. And so we refocus. Und wenn wir neu fokussieren, and God can put in us some new things that we need to have. Dann kann Gott dadurch neue Dinge in uns reinlegen, die wir wirklich brauchen. We can stop some of our wrong actions. Wir können einige unserer falschen Handlungen und damit aufhören. And get our life back in right in the right place. Und unser Leben wieder in die richtige Richtung lenken. The second possibility. Und die zweite Möglichkeit is that it's for someone else. Ist, dass es für jemandem anderen dienen kann. To be able to help someone else. Das ist für jemanden anders, dem wir vielleicht helfen können. I've held on to this portion of scripture many many years in my Christian life. Und ich habe an diesem Teil des Wortes viele Jahre in meinem Leben festgehalten. And I've gotten a lot of comfort from this scripture that we're going to read right now. Und ich habe durch diese Stelle einfach sehr viel Trost bekommen. Let's read 2 Corinthians chapter 1 verses 3 through 7. 2. Korinther 1 Vers 3 bis 7. Gepriesen sei der Gott unser Vater, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Erbarmung und Gott allen Trostes, der uns tröstet in all unserer Bedrängnis, damit wir die trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Denn wie die Leiden des Christus überreich auf uns kommen, so ist auch durch den Christus unser Trost überreich. Sei es aber, dass wir bedrängt werden, so ist es zu unserem Trost und Heil. Sei es, dass wir getröstet werden, so ist es zu eurem Trost, der wirksam wird im geduldigen Ertragen derselben Leiden, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung für euch steht fest, da wir wissen, dass wie ihr der Leiden teilhaftig seid, so auch des Trostes. When we discover God's grace, wenn wir Gottes Gnade erfahren and his power and comfort, und entdecken und seine Kraft und seinen Trost, when we're in difficult times, wenn wir in Schwierigkeiten stecken, then we can give it to other people. Dann können wir ja das anderen Leuten weitergeben. We can touch their lives in a powerful way. Dann können wir ihr Leben auf eine wirklich kraftvolle Art und Weise berühren. But sometimes we have no idea about how to touch a person's life. Aber manchmal haben wir einfach keine Ahnung, wie wir das Leben eines anderen Menschen berühren könnten. And there's times that God will let us go through something. Und es gibt Zeiten, in denen Gott uns einfach durch etwas hindurchgehen lässt. So that we can bring blessing to others. Damit wir einen Segen für andere bringen können. I've been in the hospital more times than I want to be in my life. Ich war in meinem Leben schon öfters, als ich es eigentlich will oder jemals wollte, im Krankenhaus. I don't like being there. Ich bin nicht gerne da. I'm only there because I need to be there. Ich bin nur dort, weil ich da sein muss. But while I'm there, I'm always thinking this. Aber wenn ich da bin, denke ich immer daran. I'm laying in the bed. Ich lieg da im Bett. And I'm thinking, okay, God. Und ich denke, okay, Gott. Is there somebody here that I can touch? Ist hier irgendjemand, den ich berühren kann? Is there somebody here that you can use me to help in some way? Ist hier irgendjemand, bei dem du mich benutzen kannst, ihm zu helfen? And almost every time that I've ever been in the hospital. Und fast jedes Mal, wenn ich im Krankenhaus war, I've been able to touch somebody's life. Hatte ich die Gelegenheit, jemanden sein Leben zu berühren. A doctor or a nurse or a patient. Ein Doktor oder eine Krankenschwester oder auch ein anderer Patient. Or my friends who have come and they hadn't seen me in a long time. Oder meine Freunde, die gekommen sind und mich ja schon lange nicht mehr gesehen hatten. You know, I'm able to bring some strength and comfort to someone. Wisst ihr, da kann ich immer irgendjemandem etwas Kraft und Trost schenken. And sometimes those experiences, those negative experiences we have. Und manchmal sind diese Schwierigkeiten, diese negativen Erfahrungen, after we experience God's grace, nachdem wir Gottes Gnade erfahren we're haben, able to bring that hope and comfort to other people. Dadurch haben wir einfach die Möglichkeit, diese Hoffnung und den Trost auch anderen Leuten zu bringen. Now, how do we respond to bad things in our lives? Also, wie gehen wir mit den schlechten Dingen um in unserem Leben? How do we respond to pain? Wie antworten wir auf Schmerz? It's very, very important how we do it. Es ist sehr, sehr wichtig, wie wir darauf okay. antworten. It's not so much what happens to you. Es geht nicht so sehr darum, was dir passiert. It's really important how you respond to what happens to you. Was wirklich wichtig ist, wie du darauf reagierst. We're all going to have hard times. Wir werden alle schwere Zeiten haben. How do we respond to it? Aber wie reagieren wir darauf? And so let me take you through four things. Und ich möchte euch durch vier Dinge hindurch leiten. First, we need to bring the situation before God. Als allererstes müssen wir die Situation vor Gott bringen. We must come before him with our suffering. Wir müssen vor ihn kommen mit unserem Leid. This is what Jesus did. Das ist, was Jesus getan hat. Jesus, let's look at Matthew chapter 26, verse 39. Lass uns Matthäus 26, Vers 39 anschauen. Und er ging ein wenig weiter und fiel auf sein Angesicht und betete und sprach: Mein Vater, wenn es möglich ist, so gehe dieser Kelch an mir vorüber. Doch nicht wie ich will, sondern wie du willst. He didn't want those that suffering. Jesus wollte diesen Leid nicht. He wanted to get out of it if he could. Er wollte da auch raus, wenn er könnte. But he wanted something greater than that. Aber er wollte etwas, was noch viel größer war als das. He wanted the will of the Father. Er wollte, dass der Wille seines Vaters geschieht. So we're not saying I want to suffer. Also wir sagen nicht, ich möchte leiden. Please bring on pain into my life. Bitte lass mich leiden in meinem Leben. We're not saying that. Wir sagen nicht. We shouldn't have that attitude. Wir sollten diese Haltung nicht haben. But if it does come, aber wenn es so kommt, we bring it before God. Bringen wir es vor Gott. God, take this away if possible. Gott, nimm das von mir, wenn möglich. But what's even more important than taking it away from me? Aber was noch viel wichtiger ist, als dass du es von mir nimmst, your will be done. Ist, dass dein Wille geschieht. And if there's something that's going to be worked in a good way from this, God, you know. Und wenn etwas Gutes daraus entstehen soll, Herr, dann weißt du es. Now, again, going back to our desire for fairness. Und nochmal zurück zu unserem Verlangen nach Fairheit. The apostles didn't have a fair life. Die Apostel hatten auch kein faires Leben. Here were the leaders of Christianity. Ja, hier waren die Leiter der Christenheit, des Christentums. They were the spokesmen for God. Sie waren die Sprecher für Gott. Out of their words and letters came the New Testament. Aus ihren Worten und Briefen entstand das Neue Testament. And yet every one of them except for one died a violent death. Und trotzdem ist jeder von ihnen außer einer einen furchtbaren gewaltsamen Tod gestorben. Every one of them. Jeder von ihnen. And the one who lived? Und der es überlebt hat. He had been boiled in oil. Wurde and yet he lived. In Öl gekocht und hat es trotzdem überlebt. Is that fair? Ist das fair? People who are serving God, is that fair? Menschen, die Gott dienen, ist das fair? No. Nein. But God had a will. Aber Gott hatte einen Willen. Now, he loves us, don't worry. Also er liebt uns, habt keine Angst. Don't walk out right yet. Geht jetzt bitte noch you need to hear the end of the message. Ihr müsst auch das Ende noch okay. hören. There's hope at the end. Es gibt Hoffnung am Ende. Was it fair that Jesus suffered and died? War es fair, dass Jesus gelitten hat und gestorben ist? Was it fair that he was put on a cross? War es fair, dass er ans Kreuz genagelt wurde? Absolutely not. Auf keinen Fall. But it was right. Aber es war richtig. There was a purpose with it. Es gab einen Grund dafür. And we're alive in God today because of what Jesus did. Und wir leben heute in Gott. Aus dem heraus, was Jesus getan hat. Because of the pain he had in his life. Wegen den Schmerzen, die er in seinem Leben hatte. So it's not fair. Das ist nicht fair. But it's right. Aber es ist richtig. And so we can say, God, I want your will. Und darum können wir sagen, Gott, ich möchte deinen Willen. And we have this promise from God. Und wir haben dieses Versprechen von Gott. Even though it's going to be hard, we have this promise. Auch wenn es hart sein wird, haben wir dieses Versprechen von Gott. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. We're going to go back a few scriptures. 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Also nochmal 1. Korinther 10, Vers 13. Nicht nochmal. Keine Versuchung hat euch ergriffen als nur eine menschliche. Gott aber ist treu, der nicht zulassen wird, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen wird, so dass ihr sie ertragen könnt. His promise is this, it may be hard. Und sein Versprechen ist dies, es wird vielleicht hart sein, but I will be there. Aber ich werde da sein. And I will bring comfort to you. Und ich werde euch Trost bringen. And I will bring you through it. It will not be too much for you. Und ich werde euch hindurchbringen und es wird nicht zu viel sein für euch. Now, our perspective has to be really good to understand what too much is. Und unsere Sichtweise muss wirklich richtig gut sein, um zu verstehen, was das bedeutet. Because even death is not too much. Denn sogar der Tod ist nicht zu viel. If we have the right perspective. Wenn wir die richtige Perspektive haben. And that'll come in the next 2 points. Und das kommt in den nächsten 2 Punkten. But next, we need to realize, okay, first of all, in our response, we need to bring it before God. Also als nächstes, aber also nachdem wir unsere die erste Sache ist, dass wir es vor Gott bringen müssen. And secondly, we need to rely upon his grace. Und zweitens müssen wir uns auf seine Gnade verlassen. And let his grace be enough for us. Und seine Gnade für uns genug sein lassen. The Apostle Paul faced some real hard things in his life. Der Apostel Paulus hat wirklich schlimme oder schwere Dinge auch in seinem Leben ertragen müssen. Let's read how he talked about this. Und wir wollen lesen, was er darüber sagt. In 2 Corinthians chapter 12 verse 7. 2. Korinther 12 Vers 7. Bis 10. Auch wegen des Außerordentlichen der Offenbarung. Darum, damit ich mich nicht überhebe, wurde mir ein Dorn für das Fleisch gegeben. Ein Engel des Satans, dass er mich mit Fäusten schlage, damit ich mich nicht überhebe. Um dessen Willen habe ich 3-mal den Herrn angerufen, dass er von mir ablassen möge. Und er hat zu mir gesagt, meine Gnade genügt dir, denn meine Kraft kommt in Schwachheit zur Vollendung. Sehr gerne will ich mich nun vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft Christi bei mir wohne. Deshalb habe ich Wohlgefallen an den Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um Christi Willen. Denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. The apostle said, please, God, take these things away from me. Und der Apostel hat gesagt, bitte, bitte, Gott, nimm das von mir. But again, he's had the same attitude Jesus had. Aber trotzdem hatte er die gleiche Attitüde, die Jesus auch hatte. And God said to him, my grace is enough for you. Und Gott sagte zu ihm, meine Gnade ist für dich genug. And he did not remove those things from Und er hat diese Dinge nicht von ihm genommen. Now, scholars argue about what those things were. Ja, und Leute, die das studieren, argumentieren sehr viel darüber, was das wohl bedeutet. Some believe he had an eye disease. Manche glauben, er hatte eine Augenkrankheit. And some believe it was some other real difficulties in his life. Und andere glauben, es waren irgendwelche anderen Schwierigkeiten in seinem Leben. Whatever it was, he said it was terrible. Was auch immer es war, er sagte, es war furchtbar. But God's grace was enough. Aber Gottes Gnade war genug. And he lived with that. Und er hat damit gelebt. And if we're gonna have the fruit of the Spirit living in us. Und wenn wir die Frucht des Geistes in uns leben haben. Love and joy and peace. Liebe und Freude und Frieden. In the middle of hard things. Mitten in diesen Schwierigkeiten. We've got to see that God's grace is enough. Müssen wir sehen, dass Gottes Gnade genug ist. Now the third important thing. Das dritte wichtige daran. We must have an eternal perspective. Wir müssen eine Perspektive auf die Ewigkeit haben. We need to realize there's more to life than this life. Wir müssen realisieren, dass es mehr zum Leben gibt als dieses Leben hier. This is a great scripture. Listen to this scripture about how Paul talked about things. Das ist eine tolle Stelle hier. Hört dem gut zu, was Paulus da sagt. We're reading everything Paul today. Wir lesen hier nur Sachen von Paulus. He must have suffered a lot. Er muss wohl sehr viel leiden gehabt. Actually, the Bible says he did suffer. Die Bibel sagt auch, dass er das hatte. And so, 2 Corinthians 4 verses 16 through 18. Okay, 2. Korinther 4 16 und bis 18. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird, so wird doch der innere Tag für Tag erneuert. Denn das schnell vorübergehende Leichte unserer Bedrängnis bewirkt uns ein über die Maßen überreiches, ewiges Gewicht von Herrlichkeit, da wir nicht das Sichtbare anschauen, sondern das Unsichtbare. Denn das Sichtbare ist zeitlich, das Unsichtbare aber ewig. So we're not looking just at this world. Also schauen wir nicht nur auf diese Welt. Christians don't just they live in a different world. Christen leben in einer anderen Welt. They don't just look at what's in this physical life. Sie schauen nicht nur, was in diesem physischen Leben ist. He said it's just something small. Er sagt, es ist nur etwas Kleines. It's real light. Das ist was wirklich Leichtes. Do you know what was light for him? Wisst ihr, was leicht für ihn war? He was beaten and left for dead. Er wurde geschlagen und verprügelt und für tot hinterlassen. Many times. Viele Male. And he said, "Oh, it's just something light." Und er sagt, ach, das ist nur etwas Leichtes. Especially compared to eternal things. Vor allem im Vergleich zu den ewigen Dingen. Jesus died on the cross. Jesus ist am Kreuz gestorben. To bring something eternal. Um etwas Ewiges zu bringen. We don't understand why. Und wir verstehen nicht warum. But the things that are working in us, the things that are happening in us. Aber die Dinge, die in uns wirken und die uns passieren. They're just something in this world that is light. Das sind nur Dinge in dieser Welt, die etwas Leichtes sind, etwas Kleines. Even if we die. Und selbst wenn wir sterben. Life here is like a vapor that's here for a moment and vanishes away. Ist das Leben hier nur ein Atem, der kurz da ist, ein Rauch, der gleich verschwindet. And we need to have an eternal perspective. Und wir müssen eine Sicht auf das Ewige haben. There will be a day. Es wird einen Tag geben. When there is no pain. Wenn es keinen Schmerz mehr gibt. And there will be some reward. Und es wird eine Belohnung geben. For what we have gone through here in this life. Für das, wo wir in diesem Leben hindurchgegangen sind. It might be for other people. Es mag für andere Menschen sein. Or it might be for us. Oder es mag für uns sein. It doesn't matter. Das macht überhaupt nichts. We need to have an eternal perspective. Wir müssen ja einen Blick auf die Ewigkeit haben. I'll be very honest with you. Ich möchte sehr ehrlich mit euch sein. I'm a pretty optimistic person. Ich bin eigentlich eine sehr optimistische Person. I go through life pretty happy. Ich gehe ziemlich fröhlich durchs Leben. It is not because I have had an easy life. Es ist nicht, weil ich ein einfaches Leben hatte. It is not because bad things don't happen to me. Und es ist auch nicht, weil schlechte Dinge mir nicht passieren. I have had a lot of very, very hard things happen in my life. Ich hatte eine Menge Dinge, sehr schwere Dinge, die mir in meinem Leben passiert. I live every day with physical problems. Ich lebe jeden Tag mit physischen Problemen. And I do not, if you want to look at hard things, I do not have it easy in my life. Und wenn ihr Schwierigkeiten ansehen wollt, ich habe es auch wirklich nicht leicht in meinem Leben. But hey, forget that stuff. Aber hey, vergesst diese Dinge. Man, I have got the peace of God in my life. Mensch, ich habe den Frieden Gottes in meinem Leben. I know his love. Ich kenne seine Liebe. This is just something that I'm going through. I don't care about the pain. Das ist nur etwas, wo ich jetzt hindurchgehe. Der Schmerz ist mir egal. I might have to take a lot of ibuprofen, I don't know. Ich muss vielleicht viele Ibuprofen nehmen. But I'm gonna be full of God. Aber ich will voller Gott sein. And that means that I'm gonna have peace in my heart. Und das heißt, ich werde Frieden in meinem Leben haben. Even when I don't understand what's going on. Auch wenn ich nicht verstehe, was passiert oder warum. My hope is in him. Meine Hoffnung ist in ihm. And that brings us to the last point. Und das bringt uns zu dem letzten Punkt. We have to hold on to hope. Wir müssen an der Hoffnung festhalten. We must if we are not careful, we will become bad things will make us depressed and fall into despair. Und wenn wir nicht vorsichtig sind, wenn wir nicht aufpassen, werden diese schlechten Dinge uns depressiv machen. We'll feel bad about what's going on. Wir werden uns schlecht fühlen über das, was passiert. I'm not treated good. Ich werde nicht gut behandelt. How come these things are happening to me? Wieso passieren diese Dinge mir? Well, why not you? Ja, warum nicht dir? Why should it happen to someone else and not you? Warum sollte es jemandem anders passieren, aber dir nicht? Are we so special that it should just only happen to other people? Sind wir etwas so Besonderes, dass es nur anderen Menschen passieren sollte? No, we're not. Nein, sind wir nicht. In fact, sometimes there's some good stuff worked out of the bad. Sondern manchmal wird auch aus dem Schlechten etwas Gutes hervorgebracht. And so we need to hold on to the hope. Und darum müssen wir an der Hoffnung festhalten. And what is the hope? Und was ist die Hoffnung? The hope is based in the resurrection of Jesus Christ. Die Hoffnung ist ja liegt, ihr Grund liegt in der Auferstehung Jesu. Jesus died and he suffered. Jesus ist gestorben und er hat gelitten. And yet that did not hold him. Aber das hat ihn nicht festgehalten. The bad did not hold him. Das Schlechte hat ihn nicht festgehalten. He raised up out of it. Er ist ja aus dem hervorgekommen. And he was overcoming it. Und er hat es überwunden. Now he didn't overcome it in this life. Und er hat es nicht in diesem Leben überwunden. He overcame it after death. Sondern er hat es nach dem Tod überwunden. And we have hope. Und darum haben wir auch Hoffnung. In Hebrews chapter 12. In Hebräer 12. Oh, I'm sorry. Let's read Romans 12 first. Okay, Römer 12, Vers 12 zuerst. First, let me tell you what this scripture context is. Also lass mich noch kurz sagen, was der Kontext von dieser Stelle ist. The writer to the Romans is saying how Christians should live. Also der diesen Brief an die Römer schreibt, wie Christen leben sollten. And he listed a lot of things. Und er hat viele Dinge aufgelistet. And then he said these. Und dann hat er das hier gesagt. Seid fröhlich in Hoffnung, geduldig in Trübsal, beharrlich im Gebet. So that's part of our living as a Christian. Und das ist Teil unseres Lebens als Christen. Now, Hebrews chapter 12. Hebräer 12 jetzt. Now, right after, in Hebrews 11 is a list of all of the heroes of faith. Und in Hebräer 11 ist eine lange Liste der Helden des Glaubens. And a lot of them were put in prison. Und viele von ihnen wurden ins Gefängnis geschmissen. Some of them were set free from prison. Manche wurden wieder freigelassen. But some of them died in prison. Aber manche sind auch dort im Gefängnis gestorben. And so then immediately after all of these stories, und dann genau nach direkt nach diesen Geschichten, how some people were even cut in half. Wie manche Leute sogar in der Hälfte durchgesägt wurden. This is crazy. Das ist wirklich verrückt. Right after that, aber here we read this. Direkt danach lesen wir das jetzt. Let's read this. Deshalb lasst nun auch uns, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Denn betrachtet den, der so großen Widerspruch von den Sündern gegen sich erduldet hat, damit ihr nicht ermüdet und in euren Seelen ermattet. Ihr habt im Kampf gegen die Sünde noch nicht bis aufs Blut widerstanden. So let's not lose hope, everyone. Also lasst uns nicht die Hoffnung verlieren. Let's just throw away everything that's gonna pull us down. Lasst uns einfach alles ja wegwerfen, was uns nach unten zieht. Even if we're in the worst situation, auch wenn wir in wirklich der schlimmsten Situation sind, let's keep our eyes upon Jesus. Lasst uns einfach auf Jesus schauen. We need to have an eternal perspective. Wir müssen eine Perspektive auf die Ewigkeit haben. And keep our hearts focused upon him. Und unsere Herzen auf ihn gerichtet halten. Even if we don't get through it in this life, auch wenn wir vielleicht in diesem Leben es nicht hindurch schaffen, there is a future for us. Es gibt eine Zukunft für uns. Hope speaks about future. Hoffnung spricht von Zukunft. In fact, there's a verse that says, if you see it now, it is not hope. Es gibt sogar eine Stelle, die sagt, wenn du es jetzt hier siehst, ist es keine Hoffnung. So we keep reaching out. Und darum, ja, greifen wir danach. We have the promise from God. Wir haben dieses Versprechen von Gott. There will be a time. Es wird eine Zeit geben. When this will be past. Wenn all das hier Vergangenheit ist. And we have a future with him. Und wir eine Zukunft mit ihm. Keep haben. That hope. Haltet an dieser Hoffnung and fest. And don't let this life pull you down. Und lasst nicht dieses Leben euch runterziehen. If we're going to live in his kingdom. Wenn wir in seinem Reich leben wollen. With the joy of God in our hearts. Mit der Freude Gottes in unserem Herzen. It's not because only good things happen to us. Es ist nicht, weil nur gute Dinge uns passieren. It's because God is greater than all those things. Es ist, weil Gott größer ist als all diese auch schlechten Dinge. So let's be full of him. Also lasst uns voll von ihm sein. Our hope is to be full of him. Unsere Hoffnung ist, dass wir von ihm erfüllt sind. Amen. Good. Father, thank you for your love. Ja, Vater, danke für deine Liebe. You love all of this world. Du liebst die ganze Welt. You love every person. Und du liebst jeden darin. No matter where they are. Egal wo sie sind. And God, we just ask that you will help us. Und Gott, wir bitten dich, dass du uns hilfst. To see that you love us even when we go through hard times. Dass wir auch ja in schlechten Situationen sehen, dass du uns trotzdem liebst. And even though we don't understand why. Und wenn wir auch nicht verstehen warum. Help us to have peace in our hearts. Hilf uns doch Frieden in unserem Herzen. Help us to trust you. Hilf uns dir zu vertrauen. And to hope in you. Und auf dich zu hoffen. We pray that bad things will not pull us down. Wir beten, Herr, dass die schlechten Dinge uns nicht herunterziehen. But you will fill us with a joy and a peace. Aber dass du uns mit Freude und Frieden erfüllst. That will overcome every negative situation in life. Ja, mit der wir jede schlechte Situation in unserem Leben überwinden können. I pray for everyone right now who's having a hard time in their life. Ich bete jetzt für jeden, der in einer schwierigen Situation in seinem Leben steckt. That your peace will fill their hearts. Dass deine Liebe ihre Herzen erfüllt. That you will set them free. Dass du sie frei machst, Herr. To have their hope in you. Dass sie ihre Hoffnung in dir haben. Thank you, Father, in Jesus' name. Danke, Vater, in Jesu Namen. Amen. Amen. Yeah. Yeah, yeah. Come. Während Jim gepredigt hat, habe ich eine Arztpraxis gesehen. Und die sah ziemlich trostlos aus, oder so ein Krankenhausflur, wo irgendwie viele Betten rumstanden und es waren Kacheln an der Wand und das war ziemlich weiß und so ziemlich klinisch und ziemlich ungemütlich. Und dann ist es aber sehr hell geworden plötzlich und ich habe so Gottes Gegenwart gespürt und ich habe mich plötzlich richtig zu Hause gefühlt und richtig geborgen. Und ich weiß nicht, wie vielen von euch es so geht, dass ihr irgendwie gesundheitliche Probleme habt oder dass ihr durch irgendwas durchmüsst, was gerade nicht so schön ist. Mir persönlich geht's so. Aber ich hatte so den Eindruck, dass Gott mir sagen möchte, jedes Mal, wenn wir beim Arzt sind oder jedes Mal, wenn wir irgendwo wo sitzen, wo wir uns alleine fühlen oder wo es ungemütlich ist, dann ist er bei uns und dann nimmt er uns in den Arm und möchte uns sagen, dass wir bei ihm zu Hause sind. Und das wollte ich gerne mit euch teilen.